Kapitel 13. Die Stimme der Befähigung. Als Coach, Leidenschaft und Talent freisetzen. Am besten kann man die Leute zu herausragenden Leistungen inspirieren, wenn man sie durch alles, was man tut und durch seine Einstellung Tag für Tag davon überzeugt, dass man sie rückhaltlos unterstützt, sagte Harold S. Janine, ehemaliger Vorsitzender von ITT. Die erste Alternative in der Rolle des Coach besteht darin, Ergebnisse bekommen zu wollen, indem man die Leute kontrolliert. Die zweite Alternative ist, die Leute freizulassen, sie aufzugeben. Mit anderen Worten, Befähigung zu predigen, in Wirklichkeit aber innerlich abzudanken und seine Verantwortlichkeit zu ignorieren. Die dritte Alternative ist schwieriger und freundlicher zugleich. Autonomie unter Anleitung durch Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen, in deren Mittelpunkt klar hergeleitete, direkt an den übergeordneten Zielen der Organisation ausgerichtete Ziele und Verantwortlichkeit für die Ergebnisse stehen. Ich habe bereits gesagt, dass es meiner Ansicht nach in den meisten Organisationen, einschließlich unserer Familien, zu viel Management und zu wenig Führung gibt. Da die bei den Beziehungen zu unseren Kindern auftretenden Spannungen und Reibungen und die darauf oft folgende Auflehnung uns schmerzhaft an die Realität erinnern und der Familienkontext so universell ist, möchte ich das Thema der Befähigung mit einer wahren Geschichte eines meiner Freunde und Partner beginnen, der zusammen mit seiner Frau daran arbeitete, eine familiäre Herausforderung zu bewältigen. Eines Tages fiel mir auf, dass meine Frau sehr niedergeschlagen war. Auf meine Frage, was denn los sei, antwortete sie: »Ich bin so frustriert. Morgens vor der Schule ist es einfach schrecklich mit den Kindern. Ich habe das Gefühl, dass überhaupt nichts passieren würde, wenn ich ihnen nicht sagen würde, was sie als nächstes tun sollen. Dann würden sie nie in die Schule kommen. Sie würden nie fertig werden. Sie würden überhaupt nicht aus dem Bett kommen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.« Ich beschloss, am nächsten Morgen den Ablauf zu beobachten. Ab ungefähr 5:45 ging meine Frau in die einzelnen Zimmer, stupste jedes Kind an und sagte: »Schätzchen, es ist Zeit zum Aufstehen, wach auf!« Sie ging 2 oder 3 Mal zurück, bis alle aus dem Bett waren. Dann drehte sie für jenes unserer Kinder, das am schlechtesten aus dem Bett kommt, die Dusche auf. In den nächsten 10 Minuten ging sie nochmals zur Dusche, klopfte 3 Mal an die Glastür und sagte: »Zeit aufzuhören!« »Gleich«, kam es ungehalten zurück. Schließlich stellte unsere Tochter die Dusche ab. Sie trocknete sich ab, ging in ihr Zimmer, rollte sich auf dem Fußboden zusammen und deckte sich mit dem Handtuch zu, um warm zu werden. 10 Minuten später: »Kleines, du musst dich anziehen. Nun aber los!« »Ich habe nichts, was ich anziehen könnte.« »Dann nimm doch das hier.« »Das mag ich aber nicht.« »Was möchtest du denn anziehen?« »Meine Jeans, aber die ist dreckig.« Das emotionale Szenario ging so weiter, bis 6:45 schließlich alle 3 Kinder nach unten gerufen wurden. Meine Frau trieb sie weiter von einer Sache zur anderen und wies sie darauf hin, dass der Schulbus jeden Augenblick kommen würde. Schließlich schaffte sie es, alle mit einer Umarmung und einem Küsschen aus der Tür zu schieben. Sie war erschöpft, und ich auch, vom bloßen Zusehen. Ich dachte, kein Wunder, dass sie so deprimiert ist. Diese Kinder wissen gar nicht, dass sie durchaus manches allein machen könnten, weil wir sie immer an alles erinnern. Das Klopfen an die Duschtür wurde ein Symbol dafür, dass wir ihre Verantwortungslosigkeit beide unbewusst ermöglicht hatten. Also rief ich die Familie eines Abends zusammen und schlug eine neue Vorgehensweise vor. »Mir ist aufgefallen, dass es hier morgens ganz schön schwierig ist.« Alle lachten. Sie wussten genau, was ich meinte. Ich fragte: »Wem von euch gefällt, wie es hier morgens zugeht?« Niemand hob die Hand. Ich möchte euch etwas sagen, über das ihr wirklich nachdenken sollt. Es steht in eurer Macht, Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt verantwortlich sein. Dann stellte ich eine ganze Reihe von Fragen. Wer von euch kann sich selbst einen Wecker stellen und dann jeden Morgen von allein aufstehen? Sie sahen mich alle an, als wäre ich nicht ganz bei Trost. Nein, wirklich, wer von euch kann das? Alle hoben die Hand. Wer von euch kann gut genug auf die Zeit achten, um zu wissen, wie lange er duschen kann und das Wasser dann selbst abdrehen? Wieder hoben alle die Hand. Wer von euch kann in sein Zimmer gehen, die Sachen raussuchen, die er anziehen will, und sich dann selbstständig anziehen? Allmählich machte es Spaß, denn sie dachten alle, das kann ich. Wer von euch kann schon am Abend vorher überprüfen, ob er die Sachen hat, die er anziehen will? Wer kann eine Ladung Kleidung in die Waschmaschine und den Trockner stecken, wenn die Sachen, die er will, schmutzig sind? Ich kann das. Wer von euch kann sein Bett selbst machen und sein Zimmer aufräumen, ohne dass er darum gebeten oder dazu aufgefordert werden muss? Alle hoben die Hand. Wer von euch kann um 7:15 zu unserer Familienzeit und zum Frühstück unten sein? Wieder hoben alle die Hand. Wir gingen jeden einzelnen Punkt durch und immer stimmten sie zu. Ich habe die Kraft und die Fähigkeit dazu. Schließlich sagte ich, gut, jetzt wollen wir das alles aufschreiben. Wir werden einen Plan für den Ablauf am Morgen aufstellen, dem wir alle zustimmen können. Sie schrieben alles auf, was sie tun wollten, und arbeiteten einen Zeitplan aus. Die Tochter, mit der wir den größten Kampf ausfechten mussten, war besonders aufgeregt. Sie berücksichtigte in ihrem Zeitplan jede einzelne Minute. Bei einigen Dingen würden wir unseren Kindern helfen. Es gab ein paar Richtlinien. Wir einigten uns darauf, wie und wann sie verantwortlich seien und wie die Konsequenzen aussehen würden. Die positiven Konsequenzen waren, dass morgens alle viel glücklicher sein würden, vor allem ihre Mutter. Und wir wissen ja alle, dass eine glückliche Mutter eine glückliche Familie bedeutet. Natürlich gab es auch negative Konsequenzen. Wenn jemand nicht pünktlich aufstand und von allein all seine Pflichten erfüllte, musste er ein paar Tage lang eine halbe Stunde früher ins Bett gehen. Das erschien allen gerecht, da zu wenig Schlaf es gewöhnlich schwieriger macht, aufzustehen. Alle drei Kinder unterschrieben ihre Vereinbarung, aßen ein Eis und gingen ins Bett. Und wir dachten, okay, mal sehen, was passiert. Am nächsten Morgen lagen meine Frau und ich um 6 noch im Bett. Wir hörten, dass in einem der Kinderzimmer ein Wecker losging und das Licht angemacht wurde. Bevor wir es richtig merkten, war jene Tochter, mit der es besonders schwierig war, ins Bad gerannt, hatte die Dusche aufgedreht und sich darunter gestellt. Meine Frau und ich lächelten uns ein bisschen verwundert an. Wir hatten ja wirklich gehofft, dass es bei ihr funktionieren würde, aber gleich 15 Minuten früher? Innerhalb von 15 bis 20 Minuten hatte sie alles erledigt, wofür sie üblicherweise 1,5 Stunden brauchte. Ihr blieb sogar noch Zeit für ihre Klavierübungen. Die anderen Kinder machten es genauso. Wir hatten einen großartigen Morgen. Als die Kinder aus dem Haus waren, sagte meine Frau, »Einfach himmlisch. Aber die wahre Feuerprobe kommt erst noch. Wird es so bleiben?« Dass sie am ersten Morgen so aufgeregt sind, kann ich ja verstehen. Die Frage ist, ob es von Dauer sein wird. Inzwischen ist über ein Jahr vergangen. Der Enthusiasmus war zwar nicht immer so groß wie an jenem ersten Morgen, doch mit wenigen Ausnahmen, die für einige Tage eine frühere Schlafenszeit nach sich zogen, sind sie alle selbstständig aufgestanden und haben alles von allein gemacht. Wir haben außerdem festgestellt, dass es hilfreich ist, uns alle paar Monate zusammenzusetzen, um zu besprechen, wie es läuft und unsere Verpflichtung zu erneuern. Es ist wundervoll gewesen, die Kinder in ihrem Gefühl, das kann ich habe die Kraft dazu, ich bin verantwortlich, wachsen zu sehen. Wir bemühen uns, sie nicht zu ermahnen. Es war eine grundlegende Erfahrung, die unser morgendliches Familienleben von Grund auf verändert hat. Man sieht, dass die Eltern zunächst davon ausgingen, dass die Kinder sich ändern mussten, dann aber allmählich erkannten, dass sie selbst sich ändern mussten. Ihre ursprüngliche Denkweise war, dass Kinder ermahnt werden müssen. dass man sie überprüfen, ihnen über die Schulter blicken und nachhaken muss. Vielleicht haben Sie selbst schon einmal für so jemanden gearbeitet. Es ist das klassische, auf Management und Kontrolle fixierte Denken. Dann aber dachten die Eltern über den Wert und das Potenzial ihrer Kinder nach, besonders über ihr Potenzial. Sie wussten, dass die Kinder einen enormen Wert hatten und liebten sie bedingungslos. Doch sie waren dem typischen Irrtum erlegen, ihre Kinder durch die Brille des schlechten Verhaltens zu betrachten. Außerdem hatten sie den Kindern noch nicht klar vermittelt, wie groß deren Potenzial war. Das machten sie dann, indem sie ihnen einige einfache Fragen stellten. Ob sie glaubten, dass sie so grundlegende Dinge wie Aufstehen, Erledigung ihrer Aufgaben und sich fertig machen für die Schule schaffen konnten und dazu bereit waren. Da die Kinder sich auf diese Weise emotional mit ihren Eltern identifizierten, schlug die Kommunikation ein. Man ging Verpflichtungen ein und hielt sich daran. Es wurde Potenzial freigesetzt und Verantwortung übernommen. Es fand Wachstum statt. Das gegenseitige Vertrauen und Zutrauen stiegen. So kam es zu innerem Frieden und Frieden in der Familie. Das ist ein wundervolles, tolles Beispiel für die Kraft der Befähigung. Auch wenn es sich nur um ein einfaches, kleines Familienproblem handelte, können die meisten Menschen sich damit identifizieren. Es kommt vor, dass die Leute in Unternehmen oder in Familien zwar an das Potenzial anderer glauben, nicht aber an ihren Wert und deshalb nicht geduldig, beharrlich und leidensfähig sind, ihnen kein Vertrauen schenken und nicht zu Selbstaufopferung bereit sind. Das ist es ihnen einfach nicht wert. Die Sache wird zu einer Frage von Kosten und Nutzen. Und sie kommen, vielleicht ohne es recht zu merken, zu dem Schluss, dass die Kosten zu hoch sind. Wer kein Gefühl des eigenen persönlichen Wertes hat, wird gar nicht in der Lage sein, anderen konsistent zu vermitteln, welchen Wert sie haben. Wenn wir Vorbild für prinzipienzentriertes, vertrauenswürdiges Verhalten sind, inspirieren wir zu Vertrauen, ohne darüber zu sprechen. Als Visionär schaffen wir Ordnung, ohne sie zu verlangen. Als Koordinator entwickeln wir Vision und Befähigung weiter, ohne dass wir sie ausrufen. Befähigung, Empowerment, ist die Frucht der drei anderen Rollen effektiver Führung. Sie ist das natürliche Ergebnis der Vertrauenswürdigkeit von Menschen und von Organisationen, die die Leute in die Lage versetzt, ihr Potenzial zu erkennen und zu nutzen. Anders ausgedrückt, ein Coach setzt auf Selbstkontrolle, Selbstmanagement und Selbstorganisation. Wenn die Erstellung einer Co-Mission erfolgt, nicht nur bei der gemeinsamen Visionsentwicklung auf der Organisationsebene, sondern auch auf der Ebene der Teams, Projekte, Aufgaben oder Jobs, wo die Grundbedürfnisse der Leute und der Organisation sich überschneiden, werden die Leidenschaft, die Energie und der innere Antrieb angezapft. Kurz gesagt, die innere Stimme. Leidenschaft ist das Feuer, der Enthusiasmus und der Mut, die wir Menschen verspüren, wenn wir etwas tun, was wir wirklich gerne machen, und dabei ein Ziel verfolgen, das es wert ist. Etwas, was unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllt. Befähigung ist genau das Gleiche. Nur im Kontext der Organisation, wo die Mitarbeiter eine Arbeit machen, die sie wirklich gerne tun. Und zwar auf eine Weise, die ihre eigenen tiefsten Bedürfnisse und die wesentlichen Bedürfnisse der Organisation erfüllt. Ihre inneren Stimmen verschmelzen miteinander. In ihrem Buch »Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt« geben Marcus Buckingham und Donald O. Clifton ein Schlüsselergebnis der Gallup Organization wieder. Jedes Unternehmen muss nicht nur die Tatsache klar erkennen, dass jeder Mitarbeiter verschieden ist, es muss aus diesen Unterschieden Kapital schlagen. Sie berichten außerdem über die Forschungsergebnisse von Gallup im Zusammenhang mit folgender Frage, die 198.000 Mitarbeitern in 7.939 Geschäftsbereichen von 36 Unternehmen gestellt wurde. Haben Sie bei Ihrer Arbeit die Gelegenheit, jeden Tag das zu tun, was sie am besten können? Wir verglichen dann die Antworten mit der Leistung verschiedener Geschäftsbereiche und entdeckten Folgendes. Wenn die Mitarbeiter diese Frage mit »Stimme entschieden zu« beantworteten, arbeiteten sie mit 50% höherer Wahrscheinlichkeit in Abteilungen mit geringerer Personalfluktuation, um 38% wahrscheinlicher in produktiveren Geschäftsbereichen und um 44% wahrscheinlicher in Geschäftsbereichen mit höherer Kundenzufriedenheit. Und mit der Zeit erlebten jene Geschäftsbereiche, in denen sich die Anzahl der stark zustimmenden Mitarbeiter erhöhte, vergleichbare Steigerungen der Produktivität, der Kundentreue und der Mitarbeiterloyalität. Denken Sie jetzt bitte über Ihr persönliches Leben nach. Welche Art von Job mögen Sie? Welche Form der Supervision? Was zapft Ihre tiefste Leidenschaft an? Wie wäre es, wenn Sie einen Job hätten, der Ihre Leidenschaft entzündet und bei dem Ihre Führungskräfte Ihnen dienten, das heißt, Sie persönlich oder systematisch unterstützten, Ihren Job zu machen? Wenn die Strukturen und Systeme Ihnen Unterstützung bieten würden, hilfreich und darauf ausgelegt wären, es Ihnen zu ermöglichen, Ihr Potenzial zu sehen und freizusetzen? Wenn Sie kontinuierlich anerkannt und belohnt würden und, was am wichtigsten ist, die innere Befriedigung verspüren würden, einen signifikanten Beitrag zu einer Sache zu leisten, die in Ihren Augen eine so tief empfundene Verpflichtung wert ist?